Der kaputte Leuchtturm. Captain Tollpatsch lief mit Danny X über die Robbeninsel. Und das ist der Steg, ein Felsen und ein Walross. Hallo, Walli. Ehrlich, die Robbeninsel ist echt toll, Captain Tollpatsch. Danke. Und danke, dass du heute Abend hier aushilfst, während ich meine Oma besuche. Sie hat Brote gebacken und braucht einen Tollpatsch-Testesser. Deshalb brauche ich jemanden, der den Leuchtturm einschaltet. Kein Problem. Das mache ich doch mit links. Was ist ein Leuchtturm? Captain Tollpatsch zeigte hinter sich. Das ist ein Leuchtturm. Es ist ein Gebäude, das so ähnlich funktioniert wie ein Nachtlicht. Da drin ist eine große Glühbirne, die einen Lichtstrahl weit in die Bucht hinauswirft. Das Licht zeigt ankommenden Schiffen, wo das Land beginnt. Das ist ja genial! Doch dann erregte etwas anderes Dannys Aufmerksamkeit. Wow! Wale! Es waren zwei und sie schwammen vor der Robbeninsel hin und her. Hey! Ich wette, ich könnte einen tollen Sprung mit diesen Walen hinlegen. Man sollte sie besser nicht stören. Du musst schön vorsichtig mit Walen umgehen, Danny. Ich bin Draufgänger Danny X und ich störe sie nicht. Ich werde über sie rüberspringen, ganz weit rüber. Ich fahre mit meinem Bike super schnell den Hügel runter, spring von diesem Felsen ab, dann breite ich meine Gleitflügel aus und segle über diese Wale. Oh ja! Das klingt schon klasse. Aber heute Abend musst du dich um den Leuchtturm kümmern. Ich zeig dir, wie man ihn einschaltet. Komm mit! Okay. Oben im Leuchtturm gab es jede Menge Knöpfe, Schalter und Hebel. Also, wenn es dunkel wird, musst du diesen Einschalter hier runterdrücken. Verstanden. Ein. Ehrlich, es ist extrem einfach, Danny. Natürlich. Ich habe alles im Griff. Gut, hier sind die Schlüssel für die Leuchtturmschlösser. Pass auf, dass du sie nicht verlierst. Oh, ich muss jetzt los zur Oma. Mach's gut. Wir sehen uns später. Bald ging die Sonne unter. Und vor der Einsatzzentrale spielten die Fellfreunde mit einer leuchtenden Frisbee-Scheibe. Aufgepasst, Rubble! Ha, sie kommt zu dir, Sky. Hey, sehr gut. Im Dunkeln Frisbee zu spielen macht so viel Spaß. Komm zu mir! Ich hab sie! Nein, ich hab sie, Marshall! Rubble rannte der Frisbee-Scheibe hinterher. Oh. Marshall auch. Aber der stolperte und fand sich auf der Rutsche wieder. Wie ein schnelles Glühwürmchen. Auf der Robbeninsel war Danny X mittlerweile ganz allein und stand aufgeregt oben im Leuchtturm. Es ist jetzt echt schon dunkel. Dann schalte ich mal den Leuchtturm ein. Er legte den Hebel um und sofort erhellte ein Lichtstrahl die Nacht. Ist ja cool, wie er das Wasser beleuchtet. Mal sehen, was er noch alles kann. Neugierig drückte Danny auf alle Knöpfe und Schalter, die er finden konnte. Und sofort wechselte der Lichtstrahl die Farben. Wie eine Lichtorgel. Das ist ja voll der Hammer! Danny war begeistert. Aber nicht nur er. Genial, die Wale sind wieder da. Ich muss den Lichtstrahl auf sie lenken wie ein Scheinwerfer. Genau das tat er auch. Ja, jetzt drehe ich das Licht sogar noch etwas heller. Und dann scheint es doll genug für den wahnsinnigsten live übertragenen Sprung aller Zeiten. Danny rannte die Stufen hinunter zu seinem Bike. Die Leuchtturmschlüssel vergaß er. Und das merkwürdige Knistern bemerkte er auch nicht. Er hatte nur noch seinen Sprung im Kopf und schaltete die Kamera seines Helmes ein. X-Fans in aller Welt, macht euch bereit für Draufgänger Danny X Extrem-Weitsprung. Danny brauste los, doch der Lichtstrahl des Leuchtturms flackerte. Dann erlosch er. Oh oh, das ist nicht gut. Das große Schiff wird die Insel nicht sehen können. Erschrocken lief er zurück. Aber er bekam die Tür des Leuchtturms nicht auf. Oh nein, die Tür ist verschlossen und ich habe den Schlüssel drin gelassen. Ich muss die Paw Patrol anrufen. Die spielte immer noch mit der leuchtenden Frisbee-Scheibe. Hey Danny, was ist los? Ich habe mich aus dem Leuchtturm ausgesperrt und das Licht ist aus. Und ein Frachter steuert direkt auf die Insel zu. Sind schon unterwegs. Kein Leuchtturm zu dunkel, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns! Die Hunde flitzten los und der Frisbee-Scheibe hinterher, die geradewegs auf den gläsernen Fahrstuhl zuflog. Ich hab sie! Doch dann machte Marshall einen Sprung. Pass auf, Marshall! schnappte nach ihr. Ich hab sie! Aber da verlor er auch schon das Gleichgewicht. Das war eine leuchtenstarke Bruchlandung. Der Fahrstuhl brachte die Freunde hinauf in die Zentrale. Und alle schlüpften in ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Das ging ja schnell, Fellfreunde. Danny hat ein Problem mit dem Leuchtturm auf der Robbeninsel. Das Licht ist aus und Danny hat sich ausgesperrt. Oh, oh. Oh nein, das ist nicht gut. Oh Mann. Wir müssen uns beeilen. Ein großer Frachter fährt auf die Robbeninsel zu. Und ohne das Licht im Leuchtturm könnte das Schiff gegen die Felsen fahren. Das ist gefährlich. Bloß nicht. Ganz genau. Für diesen Einsatz brauchen wir Spion Chase. Du musst mit deiner Ausrüstung in den Leuchtturm, damit wir das Licht reparieren können. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Und Zuma. Du musst mit deinem Luftkissenboot raus zum Frachter fahren. Wir müssen den Kapitän warnen, dass er auf das Ufer zusteuert. Achtung, fertig, nass werden. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder ließ sich an der Stange bis zu seinem Quad hinunter, das nicht nur auf dem Land, sondern auch auf dem Wasser fahren konnte. Chase und Zuma nahmen die Rutsche mit den vielen Kurven, überprüften schnell noch einmal die Ausrüstung ihrer Fahrzeuge und dann waren alle startklar. Gemeinsam rasten sie über die Brücke und dann hinunter ans Wasser, wo Zuma sein Luftkissenboot direkt hineinsteuerte und Ryder die Kufen seines Quads ausfuhr. Rettungsweste aufblasen! Chase dagegen bremste. Schleudersitz! Er segelte durch die Luft und landete genau hinter Ryder auf dem Quad. Gemeinsam brausten sie über die Wellen und zur Robbeninsel hinüber, wo Danny X schon ungeduldig vor dem Leuchtturm wartete. Danke, dass ihr so schnell hergesaust seid, Paw Patrol. Diese Tür ist verschlossen. Chase, du musst mit deinen Saugnapfpfoten darauf klettern und durch das offene Fenster steigen. Saugnapfpfoten! So schnell er konnte, kletterte der Polizeihund den Leuchtturm hinauf. Wow, die Schuhe wären echt cool für ein paar Megatricks. Zuma, wie sieht's aus? Es ist total dunkel hier draußen. Trotzdem hatte Zuma den Frachter bald entdeckt. Kapitän, hier unten! Sie fahren direkt auf! Aber niemand an Bord des Riesenfrachters bemerkte den kleinen Labrador. Herrje! Ich glaube, der Kapitän kann nicht weder hören noch sehen, Ryder. Halte Abstand, Zuma. Nicht, dass du angefahren wirst. Ich pass auf und ich versuche weiter, den Kapitän zu warnen. Chase dagegen kletterte bereits durch das Fenster des Leuchtturms. Ich bin drin, Ryder. Ich komm gleich runter. Das war ein extrem guter Einstieg. Schon flog die Tür auf und die Freunde stürmten die Treppe hinauf. Warum war der Lichtstrahl nur ausgegangen? Die Glühbirne ist durchgebrannt. Wir brauchen eine neue. Neue Glühbirne kommt sofort. Wir müssen uns beeilen. Der Frachter kracht sonst ans Ufer. So schnell sie konnten, tauschten sie die Birne aus. Und sofort ging das Licht wieder an. Und nun entdeckte der Kapitän des Frachters auch die Robbeninsel, der er viel zu nah gekommen war. Er riss das Ruder herum und konnte gerade noch ausweichen. Doch es gab noch ein Problem. Ryder, das Schiff ist außer Gefahr, aber es hat eben einen Felsen gerammt. Zuma lenkte sein Luftkissenboot wieder neben den großen Frachter, wo sich der Kapitän über die Reling beugte. Oh, bin ich froh, euch zu sehen, Paw Patrol. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Schiff. Seit wir abgedreht haben, funktioniert die Steuerung nicht mehr. Sie haben einen Felsen gerammt. Ich glaube, das Ruder ist kaputt. Und sie fahren direkt auf die Abenteuerbuchtbrücke zu. Wir helfen euch, Zuma. Wir sind unterwegs. Also sprangen Ryder und Chase wieder auf das Quad und waren schon bald an Zumas Seite. Ryder, der Frachter ist einfach viel zu schnell. Kapitän, können Sie das Schiff anhalten? Nein, es ist zu groß. Es kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ich habe eine Idee. Rubble, die Brücke ist in Gefahr. Fahr dorthin und sorg dafür, dass keiner sie betritt. Rubble ist der Retter. Zuma, wir müssen dem Frachter irgendwie von hier unten aus helfen. Wir müssen ihn mit voller Geschwindigkeit abdrängen. Bist du wirklich sicher? Ja, wir können ihn nicht stoppen, aber vom Kurs abbringen. Ryder lenkte sein Quad direkt neben den Frachter und Zuma tat dasselbe mit seinem Luftkissenboot. Okay, ich gebe jetzt Vollgas. Ich auch. Aber das reichte noch nicht. Wir brauchen Unterstützung. Rocky, wir brauchen dich und dein Schleppboot, schnell. Rocky rockt. Jetzt zählte jede Sekunde. Ryder, die Abenteuerbuchtbrücke ist gesperrt und abgesichert. Gut gemacht, Rubble. Aber der Frachter war noch lange nicht in Sicherheit. Die Brücke kommt immer näher, seht nur! Wieder gaben Ryder und Zuma Vollgas. Nicht nachlassen! Aber nun war auch Rocky zur Stelle. Nicht verschwenden und Schiff abwenden! Volle Kraft, Freunde! Gemeinsam gelang es ihnen, den Frachter so weit abzudrängen, dass der Kapitän ihn zurück aufs offene Meer steuern konnte. Ihr habt es geschafft. Danke, Paw Patrol. Gern geschehen. Wenn Sie wieder ein Problem mit Ihrem Frachter haben, ein Anruf reicht. Und mit Rockys Hilfe reparieren wir das kaputte Ruder ganz schnell. Danny X hatte ein ziemlich schlechtes Gewissen, als die Paw Patrol auf die Robbeninsel zurückkehrte. Tut mir leid, Ryder. Von nun an werde ich nur noch eine Taschenlampe anrühren. Freut mich zu hören, Draufgänger Danny X. Aber du machst doch trotzdem deinen Sprung, oder? Verlass dich drauf. Danny setzte den Helm auf, schwang sich auf sein Bike, raste los, über den Felsen und war schon in der Luft. Wuhu! Ja! Er segelte über die beiden Wale hinweg und landete direkt am Deck der Flunder, die auf dem Rückweg war. Und wenig später vor der Insel anlegte. Hey Danny, hab ich viel verpasst, während ich weg war? Naja. Wow! Doch da spritzten ihm die beiden Wale auch schon eine Ladung Wasser ins Gesicht. Ich glaube, das geschieht mir recht.